Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 51. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mit der heutigen Sendung beginnt das zweite halbe Hundert dieser Reihe. 51 ist zwar weder rund noch eine Primzahl, scheint mir aber doch eines kleinen Jubiläums würdiger als die fade 50. Zumal es sich um eine Art Primzahlen-Mimikry zu handeln scheint. Auf den ersten Blick ist Mensch fast versucht, eine Primzahl zu vermuten, bis sich auf den zweiten dann doch eine Teilbarkeit offenbart, durch 3 und 17 nämlich, 2 Primzahlen also. Zugleich endet heute der Abschnitt über Josef II., dem Friedell schlussendlich doch einiges an Raum gegeben hat. Wenn auch nicht in Form eines geschlossenen Blocks, so fand er in den letzten 5 Sendungen doch häufiger Erwähnung, als es nach Friedells gleich eingangs deponierter Geringschätzung dieses Herrschers zu vermuten gewesen wäre. Wie mir scheint, könnte es sich bei Josef doch möglicherweise um einen etwas vielschichtigeren Charakter gehandelt haben, als von Friedell gezeichnet. Zu den Rätseln, die er mir aufgibt, zählt unter anderem seine an Mozart erteilte Erlaubnis, Beaumarchais Stück vom Figaro zu vertonen, was am Vorabend der Französischen Revolution von einem, wenn auch aufgeklärten, absolutistischen Herrscher doch verwundert. Dummheit wird ihm ja nicht einmal von Friedell unterstellt. Auch wenn das legendäre Bühnenstück keineswegs ein Aufruf zur Revolte war, wurde doch der Adel in einer Art der Lächerlichkeit preisgegeben, die damals Öl in ein bereits heftig glosendes Feuer bedeutete und war dementsprechend verboten. Auch wenn der Pontes Libretto im Vergleich zur Originalfassung gemildert scheint, blieb die Verspottung morsch gewordener Autoritäten doch bestens sicht- und hörbar. Und wenn das viel zitierte Volk den Opernaufführungen auch nicht unbedingt beiwohnte, der tolle Tag oder die Hochzeit des Figaro war ein landläufig bekanntes Sujet und wurde wohl auch in seiner Bedeutung verstanden. Die Aufführung als Oper am Wiener Hofburgtheater dürfte daher für einiges Aufsehen und entsprechenden Klatsch gesorgt haben. Beim zumeist adeligen Wiener Publikum wurde ihr denn auch kein Erfolg zuteil. Nach wenigen Aufführungen verschwand Le Nozze di Figaro wieder aus dem Spielplan. Wenig später wurde die Oper allerdings in Prag herausgebracht, wo Mozart mit diesem Werk auf Anhieb Triumphe feierte, die sich in weiterer Folge in einen Kompositionsauftrag niederschlugen. So verdanken wir Josefs rätselhafter Erlaubnis nicht nur den Figaro voll klugem Witz und schwungvoller Ironie, sondern indirekt auch eines der düstersten Werke der Opernliteratur. Don Giovanni, dem Mozart und sein Librettist, wiederum Lorenzo da Ponte, der übrigens einen äußerst interessanten Lebenswandel hatte, schwarze Brillanz verleihen. Nicht zuletzt, indem sie seine Geschichte perfiderweise in der Form eines Drama Giocoso, also eines lustigen Dramas, erzählen und die Komödiendramaturgie bis über den Tod der Titelfigur hinaus durchhalten. Durch diese Brechung wird die Tragik aber nicht etwa humorvoll gemildert, sondern kommt erst so richtig zur Geltung. Ein Kunstgriff, der damals im wahrsten Sinn unerhört erschienen sein muss. War doch bei den Opern dieser Zeit der Text zumeist der Musik bis zur Bedeutungslosigkeit untergeordnet, zuweilen hart an der Grenze der Sinnhaftigkeit schrammend. Mit diesem weiteren Rätsel möchte ich es heute gut sein lassen, zu Friedell zurückkehren und das Wort meinem heutigen Sendungsgast Lotte Löbenstein übergeben. Das Regime der Velleitäten. Das Schlimmste aber war, dass alle diese radikalen Projekte nur halb ausgeführt wurden, wodurch sie bloß Unruhe und Missvergnügen erzeugten, ohne die Vorteile eines völligen Neubaus als Entschädigung zu bieten. Die Hast, mit der sie in Angriff genommen wurden, lähmte ihre Wirkung und ließ sie trotzdem besonders gehässig erscheinen. Dies meinte offenbar Friedrich der Große, als er vom Kaiser sagte, er tut den zweiten Schritt vor dem ersten. Noch heute erinnern Denksteine und Porträts in manchen österreichischen Bauernhäusern daran, dass die Landbevölkerung in ihm ihren großen Wohltäter erblickte. Und doch war selbst die Aufhebung der Leibeigenschaft nur eine halbe Befreiung, denn sie beließ die Bauern unter der Patrimonialgerichtsbarkeit, die sie der Willkür der Gutsherren auslieferte. Ebenso unvollkommen blieben die Bemühungen des Kaisers um die Hebung des Handels und Verkehrs. Er gab ihn zwar im Inneren des Reichs frei, emanzipierte ihn aber doch nicht von der Tyrannei des Merkantilismus, indem er alle ausländischen Waren mit schweren Einfuhrzöllen belegte und Rohstoffe nicht ausführen ließ. Auch seine Bestrebungen, die Steuerlast zu verringern, waren bloße Velleitäten. In Wirklichkeit sah er sich durch das ständige Defizit und den unglücklichen Türkenkrieg genötigt, mehr Abgaben vorzuschreiben als seine Vorgänger. Der Krieg war einer seiner größten Fehlgriffe. Schon als bloße Absicht, denn wenn er seine so tief einschneidenden Reformen in Ruhe durchführen wollte, musste er seinem Reiche alle Erschütterungen von außen ersparen. Dazu kam aber noch, dass er militärisch vollkommen talentlos und als Folge davon allen Begabungen unter den Führern, zum Beispiel Laudon, abgeneigt war. Auch die josephinische Diplomatie, die sich für Realpolitik hielt, war nichts weniger als glücklich. Sie fußte auf dem sehr einfachen Prinzip, alles einzustecken und nichts dafür herzugeben. Man wollte Bayern haben, sich am Balkan expandieren, das Elsass erobern, in Italien Erwerbungen machen. All dies wollte man womöglich auf einmal und ohne die geringsten Zugeständnisse an Preußen, Frankreich, Russland oder irgendeine andere Macht. Der Effekt war, dass man Bayern nicht für Belgien eintauschte, sondern auch dieses verlor. Dass man sich mit Preußen nicht verständigte, sondern später auch noch die Hauptlast der französischen Invasion am Rhein zu tragen hatte. Dass man am Balkan keinen festen Fuß fasste und bei der zweiten Teilung Polens leer ausging. Schon während der Mitregentschaft Josefs führte diese monströse Art, Politik zu machen, zu einer empfindlichen Blamage. Die älteste Linie der Wittelsbacher war ausgestorben und Bayern fiel an die Pfalz. Der Kurfürst erklärte sich bereit, gegen eine Geldentschädigung den Ansprüchen, die der Kaiser auf große Teile Bayerns erhob, seine Anerkennung zu geben. Die Österreicher rückten ein, was aber nur zur Folge hatte, dass Friedrich der Große sofort mobilisierte und seinerseits in Böhmen einmarschierte, wo er und Laudon sich so lange untätig gegenüberlagen, bis Maria Theresia hinter dem Rücken ihres Sohnes den Teschener Frieden zustande brachte, der Preußen die Erbfolge in Ansbach und Bayreuth, Österreich nichts als das kleine Innviertel eintrug. Die Soldaten nannten diesen Feldzug Kartoffelkrieg und Zwetschgenrummel, weil er nur in Requisitionen von Lebensmitteln bestanden hatte. Nun brachte Josef den Tauschplan aufs Tapet. Österreich sollte Bayern, der pfälzische Kurfürst Belgien als Königreich Burgund erhalten. Aber hierdurch brachte er nicht nur Preußen gegen sich auf, sondern auch England, das sich gemäß seinem Prinzip dass Belgien nie an Frankreich fallen dürfe und sich daher stets im Besitz einer starken Militärmacht befinden müsse, zum Widerstand aufgefordert sah. Friedrich der Große aber stiftete den Deutschen Fürstenbund nach dem einstigen Schmalkaldischen, dem Sachsen, Hannover und zahlreichen Kleinstaaten beitraten. Was weder gegen Richelieu noch gegen Ludwig XIV. Gelungen war, der Zusammenschluss halb Deutschlands zum Schutze des Reichsbestands, wurde durch die unkluge Taktik jenes Monarchen bewirkt, den das Reich offiziell sein Oberhaupt nannte. So hat Friedrich noch ein Jahr vor seinem Tode, obschon von seinem partikularistischen Interesse geleitet, dem gesamten deutschen Volke eine große Wohltat erwiesen. Die exponierten Niederlande bedrohten zwar das Reich an der Nordflanke, waren aber für Österreich nur ein sehr problematischer Besitz und gingen auch in der Tat bald darauf verloren, während das arrondierte Bayern eine große Lebensfähigkeit besessen hätte. Durch diese Erwerbung hätte der Habsburger Staat sich mitten ins Reich hineingeschoben und eine fast unüberwindliche süddeutsche Großmacht gebildet. Nicht nur die preußische Hegemonie, sondern jede Lösung der deutschen Frage unter Ausschluss Österreichs wäre dadurch unmöglich geworden und die Fremdherrschaft der habsburgischen Kaiser über Deutschland damit nicht nur verewigt, sondern auch im Laufe der Zeit von einer nominellen zu einer wirklichen erhoben worden. Am Ende seiner Regierung sah der Kaiser seine Gebiete von allen Seiten her bedroht. Abfall der Niederlande, Aufstände in Galizien, Ungarn und Siebenbürgen, Gärung in den deutschen Erblanden, besonders im klerikalen Tirol, feindselige Haltung der französischen Revolutionsregierung, des gekränkten Papstes und der argwöhnischen italienischen Fürstentümer, dauernde Misserfolge gegen die Türken und die Gefahr einer großen nordischen Koalition England, Holland, Schweden, Polen. Er selbst schrieb kurz vor seinem Tode an Cobenzl: Nie hat es einen gefährlicheren Augenblick für die Monarchie gegeben. Die Errettung aus diesen Krisen war nur seinem Nachfolger zu danken, seinem Bruder Leopold II., einem stetigen, vorsichtigen, überlegenen Politiker und Meister im klug lavierenden Zuwarten oder, wie man damals sagte, temporisieren. Zugleich einem der bizarrsten Habsburger, die je auf dem Throne gesessen sind. Obgleich klein, schwächlich und hässlich, war er von einer ausschweifenden sexuellen Begehrlichkeit, hielt sich einen internationalen Stab von Mätressen und ein pornografisches Kabinett und starb schon nach zweijähriger Regierung am übermäßigen Gebrauch erotischer Stimulantien. Die Papierrevolution von oben. Im Grunde war Joseph II. Bloß ein besonders stark profilierter Vertreter des typisch österreichischen Bürokratismus, jener Weltweisheit, die sich bereits zufrieden gibt, wenn sie alles genau schriftlich aufgezeichnet hat, indem sie glaubt, dass es dann schon da ist. Die josephinischen Reformen waren die sehr harmlosen und sehr gefährlichen Spielereien eines Kaisers, bloße Modelle und Attrappen, Dekorationsskizzen und Szenarien, Figurinen einer Reorganisation, die nie wirklich zur Aufführung kam. Die Potemkinschen Dörfer, die ihm Katharina in Cherson vorführte, durchschaute er sofort, wie es ihm überhaupt im Leben keineswegs an gesunder Beobachtungsgabe fehlte. Aber diese waren doch wenigstens Kulissen. Seine Dörfer bloß auf dem Papier. So bestand denn auch seine ganze Regierung aus einer unübersehbaren Kette von Zirkularen, Verordnungen, Erlässen, die einander überstürzten, kreuzten, widersprachen, überspitzten. Daneben überzog ein dichtes Netz von Geheimpolizisten, Spionen und Vertrauten das Land, um die Durchführung zu überwachen, die Aufnahme zu beobachten, die Widerstände zu registrieren. Der Grundzug seines Wesens war nämlich, trotz scheinbarem Idealismus und Drang nach oben, eine extreme Nüchternheit und Trockenheit, Kälte und Prosa. Er war, im Gegensatz zu Friedrich dem Großen, völlig armusisch, die Literatur für ihn nur ein Hebel der Aufklärung, wie er sie verstand, nämlich der Verbreitung nützlicher Kenntnisse und liberaler Ansichten. Das freigeistige Schrifttum, das unter seiner Patronanz blühte, stand auf dem alleruntersten Niveau elenden Traktatgewäsches, und Herder sagte von ihm, er habe im Grunde genommen den ganzen Buchhandel für einen Käsehandel angesehen. Er suchte Voltaire nicht auf, als er die Gegend von Ferney passierte und konfiszierte die deutsche Ausgabe seiner Werke. Werther kam in Wien als Praterfeuerwerk, in Linz als tragisches Ballett zur Aufführung. Das Buch aber war verboten. In den Theatern dominierte die roheste Clownerie. Worin ihre Pointen bestanden, zeigt ein Wiener Tarif, der als Honorar für einen Sprung ins Wasser oder über eine Mauer einen Gulden, für eine Ohrfeige, einen Fußtritt oder das Begießen 34 Kreuzer festsetzt. Das vom Kaiser ins Leben gerufene und reich dotierte Wiener Hof- und Nationaltheater nächst der Burg blieb vom Geist der Zeit völlig unberührt und suchte seinen Ehrgeiz in der Aufführung leerer Rührstücke und Amüsierstücke im Genre Schröders, Iflands und Kotzebues. So hat er es eigentlich niemandem recht gemacht. Weder der Reaktion noch der Aufklärung, weder dem dritten Stand noch dem Privilegierten. Der Grund lag weder in seinem Willen, der gut, noch in seinen Ideen, die vernünftig waren, sondern in seinem Mangel an echter Menschenkenntnis, wir können auch sagen, an Fantasie. Er besaß nicht die Gabe, sich in die Seelen seiner Untertanen zu versetzen und so ihre wahren Bedürfnisse zu erraten. Man begann sich daher, bei all seiner eifrigen Redlichkeit sehr bald die Frage aufzuwerfen, die eine Flugschrift im Jahre 1787 als Titel führte. Warum ist Kaiser Josef bei seinem Volke nicht beliebt? Und doch hat die Nachwelt einen gesunden Instinkt bewiesen, als sie gerade ihn aus einer langen Reihe von fruchtbaren Herrschaften heraushob und in ihm etwas Besonderes, eine Art Helden- und Märchenfigur sah. Denn er besaß eine Eigenschaft, die unter den Fürsten und Machthabern dieser Erde höchst selten ist. Er war modern. Auf einem alten, legitimierten Herrscherthron war er ein alles umwandelnder und erneuernder Revolutionär. Und dass auch er an sich die Wahrheit erfahren musste, dass auf dieser Welt nur einer das Recht hat, Revolutionen zu machen, nämlich das Genie, gerade das macht ihn zu einer tragischen und rührenden Gestalt. Dieses ewig Suchende und schmerzvoll Unerfüllte, diese Stiefkindschaft des Schicksals verleiht ihm ein unzerstörbares Aroma von Romantik und Poesie. Die Menschheit hat, und darin liegt sicher eine Art Gerechtigkeit, allemal den unglücklichen Liebhabern des Lebens ein treueres und liebevolleres Andenken bewahrt als den Erfolgsmenschen. Jedes Kind weiß heute noch von Kaiser Max, dem letzten Ritter, zu erzählen, während sein ungleich mächtigerer Nachfolger Karl V. in die Geschichtsbücher verbannt ist. Und noch für lange Zeit wird der weitaus populärste Bayernkönig, jener fantastische Ludwig II., bleiben, dessen Regierungstaten darin bestanden, dass er die Staatsgelder für kindischen und geschmacklosen Theaterprunk vergeudete und die Aspirationen Bayerns auf die deutsche Hegemonie eindeutig preisgab. In diesen und ähnlichen Dingen erweist die Menschheit ein großes Feingefühl, wie sie denn überhaupt nur in ihren einzelnen Exemplaren unerträglich zu sein pflegt, während sie als Ganzes zweifellos ihre Qualitäten besitzt. Das Ende Polens. Neben Friedrich II. Und Joseph II. Steht Katharina II., die ebenfalls die stärkste monarchische Wirksamkeit entfaltete. Sie war durch einen von ihr inszenierten Staatsstreich zur Regierung gelangt, während sie an der Ermordung ihres Gatten aller Wahrscheinlichkeit nach unschuldig war. Sie regierte vollkommen absolutistisch. Die von ihr einberufene gesetzgebende Versammlung war eine bloße Komödie und Konzession an den Zeitgeist. Von Joseph II. Unterschied sie sich durch ihren klaren Weltblick, der nie Unmögliches ins Auge fasste, und ihr lebhaftes Interesse und Verständnis für das geistige Leben der Zeit. Sie stand in dauernder Korrespondenz mit Diderot, D'Alembert, Voltaire und anderen literarischen Koryphäen, die sie alle an ihren Hof zu ziehen suchte und durch reiche Geschenke und Pensionen auszeichnete, und war selbst Schriftstellerin. Gleich Friedrich und Joseph besorgte sie mit einer unverwüstlichen Arbeitskraft alle Regierungsgeschäfte persönlich. »Madame«, sagte er einmal, der geistreiche Brunstelin, »ich kenne kein Kabinett, das kleiner wäre als das russische. Es erstreckt sich von der einen ihrer Schläfen zur anderen.« Durch ihr geschicktes Vorgehen und Zurückweichen und ihre mit Biegsamkeit gebahrte Zähigkeit war sie in der Balkanpolitik viel erfolgreicher als Josef. Ihr Ziel war Konstantinopel. Dies erreichte sie nicht. Aber es kam unter ihrer Regierung zu den drei polnischen Teilungen. Die Katastrophe dieses Reiches war seit langem fällig. Es war schon allein dadurch lebensunfähig, dass es bei seiner riesigen Ausdehnung eine unverhältnismäßig kleine und noch dazu wertlose Küste besaß. Dazu kam die unmögliche Verfassung. Der König wurde jedes Mal durch tumultarische Wahl bestimmt und besaß fast keine Rechte. Das Liberum Veto gestattete jedem Landboten, die Tätigkeit des Reichstags lahmzulegen. Ja, es bestand sogar die Bestimmung, dass, wenn ein einziges Gesetz durch einen derartigen Einspruch nicht zustande komme, auch alles vorher Beschlossene ungültig sei. Und es war natürlich sehr leicht, ein solches einzelnes Veto zu erkaufen. Man sprach daher schon zu Anfang des Jahrhunderts von der Königlichen Republik Polen, die man aber auch ebenso gut eine königliche Anarchie hätte nennen können. Das Recht des bewaffneten Widerstandes war dem Adel, der Schlachta, sogar verhältnismäßig gewährleistet. Die Bevölkerung bestand aus einigen großen Familien von ungeheurem Reichtum, einem gänzlich verschuldeten Bettladel und zu 9/10 aus völlig entrechteten Leibeigenen, in denen, wie Georg Forster in seinen Ansichten vom Niederrhein sagte, die polnischen Edelleute beinahe die letzte Spur von Denkkraft getilgt hatten. Dazwischen gab es nur Jesuiten und Juden und fast gar keinen Bürgerstand. Branntwein, Spiel und Syphilis waren die Mächte, die dieses ritterliche Volk seit Jahrhunderten beherrschten. Selbst im Ausland waren die Polen als die verwegensten Hasardeure allgemein berüchtigt. Auch ihre Bestechlichkeit war sprichwörtlich und hat die Teilungen sehr erleichtert, wenn nicht überhaupt ermöglicht. Die Teilungsmächte führten für diesen Zweck eine eigene gemeinsame Kasse. Während die Bauern im tiefsten Elend verkamen, lebten die wenigen Begüterten in einem ausschweifenden Luxus. So gab zum Beispiel 1789 der Fürst Karl Radziwill ein Fest für 4000 Personen, dessen Kosten nach dem heutigen Geldwert etwa 4 Millionen Mark betrugen. Es gab keine Post, fast gar keine Apotheken und Schulen und nur herumziehende Handwerker. Dagegen noch im ganzen Lande Wölfe. Bei der ersten Teilung verlor Polen, das ursprünglich fast anderthalbmal so groß war wie Frankreich, etwa ein Drittel seines Besitzes. Russland bekam territorial am meisten, war aber eigentlich durch den Handel benachteiligt, denn vorher war das ganze Königreich Polen nicht viel mehr als eine russische Provinz gewesen. Preußen erreichte durch seine Erwerbungen die vorteilhafte Verbindung zwischen Ostpreußen und Pommern, erhielt aber noch nicht den Hafen Danzig und die Festung Thorn. Für Westpreußen war der Besitzwechsel ohne Zweifel ein Glück, denn gleich nach 1772 wurde dort die Leibeigenschaft aufgehoben, der Bau des Bromberger Kanals begonnen und alles Erdenkliche für die Hebung der Bildung und des Wohlstandes unternommen. Auch vom nationalen Standpunkt war die Einverleibung nicht völlig ungerecht, denn das Land war früher deutsches Ordensgebiet gewesen und in den Städten befanden sich noch starke deutsche Reste. Das beste Geschäft machte Österreich mit Galizien und dessen wertvollen Salzbergwerken. Maria Theresia hat diesen Gewaltakt immer als einen Flecken auf ihrer Regierung bezeichnet und sich auch wahrscheinlich wirklich Gewissensbisse darüber gemacht. Aber Friedrich der Große sah die Sache kühler an und sagte, sie weinte, aber sie nahm. An der zweiten Teilung partizipierte Österreich nicht. Aber nicht aus Edelmut, sondern wegen der ungünstigen politischen Konstellation. Die dritte im Jahre 1795 führte zur völligen Auflösung des Reiches. Kosmopolitismus. Dieser in der neueren Geschichte vollkommen vereinzelt dastehende Vorgang hat jedoch in der öffentlichen Meinung fast gar keine Entrüstung ausgelöst, weil die damalige Menschheit kosmopolitisch orientiert war und daher die Vergewaltigung einer ganzen Nation gar nicht als solche empfand. Zumal in Deutschland war der heutige Begriff des Patriotismus gänzlich unbekannt. Lessing sagt, ich habe von der Liebe des Vaterlandes keinen Begriff und sie scheint mir aufs Höchste eine heroische Schwachheit, die ich recht gerne entbehre. Herder fragt, was ist eine Nation? Und antwortet, ein großer, ungejäteter Garten voll Unkraut, ein Sammelplatz von Torheiten und Fehlern, wie von Vortrefflichkeit und Tugend. Der junge Goethe schreibt, wenn wir einen Platz in der Welt finden, da mit unseren Besitztümern zu ruhen, ein Feld uns zu nähren, ein Haus uns zu decken, haben wir da nicht ein Vaterland? Und haben das nicht tausend und tausende in jedem Staat? Und leben sie nicht in dieser Beschränkung glücklich? Wozu nun das vergebene Aufstreben nach einer Empfindung, die wir weder haben können noch mögen, die bei gewissen Völkern nur zu gewissen Zeitpunkten das Resultat vieler glücklich zusammentreffender Umstände war und ist? Römerpatriotismus? Davor bewahre uns Gott wie vor einer Riesengestalt. Wir würden keinen Stuhl finden, darauf zu sitzen, kein Bett darin zu liegen. Auch noch als ausgereifter Mann notiert er in sein Tagebuch im Hinblick auf die soeben erfolgte Gründung des Rheinbundes: Zwiespalt des Bedienten und Kutschers auf dem Bock, welcher uns mehr in Leidenschaft versetzte als die Spaltung des Römischen Reiches. Und der Verfasser eines Artikels aus Katzenellenbogen in Schlötzers Staatsanzeigen sprach sicher die Ansicht weiter Kreise aus, als er schrieb: Andere mögen es beklagen, dass unsere Fürsten nichts am Ganges zu befehlen haben. Mir ist es ein Glück für unser Vaterland, dass der Hanseatische Bund zerstört, der deutsche Admiral auf der See unter Ferdinand II. In der Geburt erstickt und endlich Deutschland durch den Westfälischen Frieden auf einige Jahrhunderte hinaus in so viele kleine Staaten zerstückelt wurde, wovon jeder sein eigenes Interesse hat. Und bald die Lage, bald die Größe es dem einen oder dem anderen unmöglich machen, große Kaufverdeihflotten vom Stapel zu lassen. Wie seltsam ist es doch, an der malabrischen Küste nach Pfefferkörnern umherzurennen, wenn man doch noch zu Hause alle Hände voll zu tun hat. Und Lichtenberg fasst die ganze Frage in seiner pointierten Art zusammen, indem er sagt: Ich möchte was darum geben, genau zu wissen, für wen eigentlich Taten getan worden sind, von denen man öffentlich sagt, sie wären für das Vaterland getan worden. Auch Schiller bildet keine Ausnahme. Obgleich man ein Jahrhundert lang in Schulbüchern und Leitartikeln versucht hat, ihn als Wiedererwecker des deutschen Patriotismus hinzustellen. Er benutzt in seinen Dichtungen die Vaterlandsliebe lediglich als ein hochwertiges, dramatisches Material, ohne ihr jedoch jemals eine deutsch-nationale Färbung zu geben. Er schildert im Tell den Heldenkampf eines Volkes um Freiheit und Heimat und in der Jungfrau den heroischen Widerstand des Landes gegen fremde Eroberer. Aber jenes Volk sind die Schweizer und dieses Land ist Frankreich. Auf deutschem Boden spielen nur zwei seiner Stücke, von denen das eine die verbrecherischen Zustände an einem Duodezhof darstellt, das andere eine Gesellschaft junger Leute schildert, die aus katilinarischer Verzweiflung eine Räuberbande bilden. Am 13. Oktober 1789 schrieb er an Körner: Das vaterländische Interesse ist nur für unreife Nationen wichtig, für die Jugend der Welt. Es ist ein armseliges, kleinliches Ideal, für eine Nation zu schreiben. Einem philosophischen Geiste ist diese Grenze durchaus unerträglich. Im Übrigen wurden patriotische Regungen sogar von den Regierungen nur ungern gesehen, weil man dahinter sogleich Republikanismus witterte. Und da man damals die Ansicht hatte, dass es echte Vaterlandsliebe nur in der Antike gegeben habe, sich aber sowohl Römer wie Griechen nur als extreme Republikaner vorstellen konnte, so lag eine solche Ideenverbindung in der Tat nahe. Im Allgemeinen gab es eine politische Publizität überhaupt nur in Form verbotener Flugschriften. Die Zensur war gegen sie ebenso streng wie machtlos. Ihre Verbote machten die Bücher nur populär, ja, lenkten oft erst die Aufmerksamkeit auf sie. Und so konnte es geschehen, dass gegen Ende der Regierungszeit Maria Theresias die Behörde auf ein Auskunftsmittel von echt österreichischem Schwachsinn verfiel, indem sie den Katalog der verbotenen Bücher verbot. Die soeben erwähnten Staatsanzeigen Schlötzers, das einzige unabhängige politische Journal in deutscher Sprache, erschienen im freien Göttingen, das infolge der Hannoveranischen Personalunion fast eine englische Stadt war und hatten einen großen Einfluss. Sie waren immer auf dem Schreibtisch Kaiser Josefs zu finden und Maria Theresia pflegte bei wichtigen Regierungsmaßnahmen zu bemerken: Was wird Schlötzer dazu sagen? Liebe Lotte, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Ja, gerne. Hat Freude gemacht. Das höre ich natürlich gerne. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ja, ich habe vor allem den Bezug, dass ich im 18. Bezirk aufgewachsen bin und mir bereits als Kind das Haus in der Gänzgasse ein Begriff war, aus dem Friedell tragisch in selbst mörderischer Absicht aus dem Fenster gesprungen ist. Also es hat mich auch meine Großmutter mal darauf aufmerksam gemacht, da war ich wirklich sicher noch ein Kind. Da hat der Friedell gewohnt, da ist er aus dem Fenster gesprungen. Ja, gut, die Kulturgeschichte der Neuzeit ist mir als Titler im Begriff. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal gelesen oder hineingelesen. Und die kabarettistischen Texte, auf die habe ich jetzt Lust bekommen mit der kleinen Beschäftigung mit Friedell, die ich jetzt angestellt habe. Also jetzt habe ich Lust, mehr seiner kabarettistischen Texte zu lesen und werde mich darum kümmern, sie zu finden. Wie hast du Friedells sehr persönliche Sicht dieses Zeitalters Josef II. Selbst empfunden? Ja, interessant, informativ. Ja, wenn ich jetzt mich wirklich mit Josef II. Intensiv beschäftigen würde, würde ich wahrscheinlich noch wirklich andere Autoren auch heranziehen. Aber als um das Interesse an ihm zu wecken, ist das sicher ein guter Einstieg. Hat das deinem bisherigen Geschichtsbild widersprochen oder hat das ungefähr das wiedergegeben, was du so über die Zeit im Kopf gehabt hast? Mein bisheriges Geschichtsbild war eher dieser gute und interessante Kaiser, der sich auch unters Volk gemischt hat und andererseits auch der Revolutionär, der die Klöster aufgelöst hat. Ja, ich meine, das trifft sich teilweise, also widersprechen würde ich nicht sagen in dem Sinn. Da müsste ich jetzt noch mehr drüber lesen. Ja, ich kann nur wieder darauf hinweisen, auf die Sendung, also ich glaube 2 oder 3 Sendungen früher hat Nora Sternfelder einen Gedanken eingebracht, der mir völlig neu war. Also ich habe bis jetzt eher auch so, wie es Friedell da schreibt, das Bild gehabt, dass die Reformen von Josef II. Teils zu seinen Lebzeiten nicht oder nur halb umgesetzt wurden, teils nach seinem Tode, er hat ja nur 10 Jahre allein regiert, wieder zurückgenommen wurden und habe insofern das jetzt als gescheitert subsumiert, so wie es Fridelli auch sieht. Und die Nora Sternfeld hat aber gemeint, naja, sieh das mal als das Staatsprinzip Beamtenstaat. Von der Vernunft geleitet, dann haben wir eigentlich mit der EU ja jetzt ein ganz ähnliches Gebilde. Also in der 6., 7. Runde hat praktisch der Josephinismus dann jetzt doch einen späten Sieg davongetragen. 250 Jahre später. Eines ja. Vorläufigen jedenfalls. Vorläufig, ja. Naja, und was mir ja an ihm auch noch in lieber Erinnerung ist, ist, dass er die Buschenschanken eingeführt hat, also unseren heutigen Heurigen, dass die Weinbauern nur zeitweise Wein ausschenken durften und dadurch diese netten, kleinen, heurigen Betriebe in und um Wien und Niederösterreich zustande gekommen sind. Und wir verdanken ihm natürlich einen ganzen Haufen Legenden, die sich um seine Figur, um seine Person gerankt haben. Das natürlich, der Kaiser, der anonym sich unters Volk gemischt hat und wahrscheinlich auch anonym beim Heurigen gesessen ist und mit den Leuten getrunken hat oder auch nicht. Legende. Am Spittelberg gibt es ein Lokal, wo eine Tafel eingelassen ist, eine steinerne, dass Josef II. Über diese Schwelle hinausgeworfen worden sei. Welches Lokal ist das am Spittelberg? Da müsst ihr jetzt lügen. Aber, glaube ich auch, dass ich mich erinnere, das irgendwann einmal gehört oder gesehen zu haben. Ich bitte mal, eines ist die Witwe Bolte, aber ich kann es nicht beschreiben. Könnte sein, ja. Aber es gibt ja einige alte Gasthäuser am Spittelberg, die wieder reaktiviert wurden, wo wir uns die josephinische Zeit gut vorstellen können. Na gut, wir verdanken ihm auch einige Neuerungen, auf die der Fridell da jetzt eigentlich ungerechterweise nicht wirklich eingeht. Also zum Beispiel die Gründung des Allgemeinen Krankenhauses. Ah ja. War genau. Ja doch wohl eine relativ große Tat. Und wenn auch nach heutigen Maßstäben jetzt sicherlich nicht entsprechend. Auch der legendäre Gugelhupf war damals, als man Menschen, die aus damaliger Sicht absonderliche Verhaltensformen an den Tag gelegt haben, in Narrentürme zu sperren pflegte, war die Betreuung im Gugelhupf wahrscheinlich doch besser. Oder vielleicht ist es auch nur eine Mystifikation. Naja, jedenfalls ist der Narrenturm im Allgemeinen Krankenhaus ein wirklich interessantes Gebäude, das es wert ist, es einmal zu besichtigen. Es ist ja ein Museum drinnen. Ja, das Und es finden auch immer wieder Lesungen dort statt. Ich habe dort auch schon einmal gelesen. Für mich war auch sehr spannend damals die Bauphase. Als die Fassade abgeschlagen war in diesem Haus und man gesehen hat, dass das kein geordnet schön geschlichteter Ziegelbau ist, wie man es eigentlich erwartet hätte, sondern eine Bruchsteinmauer. Aha, das habe ich nicht gesehen, aber das klingt spannend. Also es sind Ziegel- und Steintrümmer vermauert worden. Wirklich? Naja, es war für damalige Verhältnisse ein Zweckbau. Ein Zweckbau und doch auch irgendwie revolutionär für damalige Verhältnisse, absolut, ja. Eigentlich unglaublich, dass er seine Aufgabe doch ein Vierteljahrtausend fast gar nicht so schlecht erfüllt hat. Stimmt, ja. Wenn du diesen Text so liest, wie kommen dir Fridells Formulierungen vor? Wie würdest du seine Sprache beschreiben? Sprachlich sehr schön und sehr klar und erstaunlicherweise, obwohl das oft sehr lange Sätze sind, trotzdem sehr verständlich und auch gar nicht einmal so schwierig zu lesen. Also wirklich angenehm zu lesen. Auch, also es hat mir auch Lust gemacht, in der Kulturgeschichte für mich im Stillen weiterzulesen. Auf jeden Fall. Und dann würde mich natürlich auch die Kulturgeschichte der Griechen besonders interessieren und reizen. Einmal da hineinzulesen, die, wie ich jetzt gehört habe, erst posthum erschienen ist. Ist eine Lektüre, die sehr zu empfehlen ist. Ulrich Jost hat gemeint, das sei überhaupt dann erst der seriöse Fridell. Es ist weniger amüsant, aber es ist ein sehr dichtes Werk. Also lesen auf jeden Fall. Mit Freude lesen.